Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? Der Firefox von Mozilla ist ja irgendwie so der sympathische Indie-Browser für alle, die keinen Bock haben auf Google Chrome oder Microsoft Internet Explorer. Doch Mozilla ist gerade dabei, dieses Image so ein bisschen zu verspielen, denn die Mozilla Foundation, die steckt hinter dem Firefox, hat einfach heimlich ein Werbe-Add-on einer Fernsehserie installiert. Und das empfinden viele Firefox-Nutzer als Eingriff in ihre Privatsphäre. Martina Schulte, unsere Netzreporterin heute Morgen, weiß mehr. Was ist das für ein Add-on und warum ist es problematisch? Es ist ein Add-on namens Looking Glass und Looking Glass war ursprünglich eigentlich als so eine Art Marketingaktion für die neue Staffel der Fernsehserie Mr. Robot gedacht. Denn Looking Glass ist ein Alternate Reality Spiel zur Serie Mr. Robot. Und Ziel des Spiels, so ein kleiner Fun Fact, es geht in dem Spiel darum, das Bewusstsein für Sicherheit und Datenschutz zu verbessern. Genau das, was kritisiert wird. Genau. Und dieses Spiel, das machte sich halt bei einigen Usern in den USA so bemerkbar, plötzlich poppte auf ihrem Browser ein mysteriöser Satz auf: Meine Realität ist anders als deine, ohne jede Erklärung. Und nur wenn man dann draufklickte, kam man halt anschließend zum Browserspiel der TV-Serie Mr. Robot. So, und in der geht's um Hacking und um eine große Weltverschwörung. Was eben halt irgendwie auch nochmal so ein bisschen der Treppenwitz an der Nummer ist. Das Problem war halt eben nur, Mozilla hatte dieses Add-on halt ohne Zustimmung der Nutzer installiert. Und das hatte halt zur Folge, dass viele einfach keine Ahnung hatten, was da mit ihrem Rechner los ist. Plötzlich poppt da ein mysteriöser Satz auf. Die haben gedacht, ich bin jetzt selber irgendwie Opfer einer Hacking-Attacke oder so. Einer schrieb hier bei Reddit, ich habe keine Ahnung, was das ist, wo es hergekommen ist. Ich bin ausgetickt und habe es halt sofort deinstalliert. Also einige User waren ziemlich sauer und diese Marketingaktion ist im Prinzip nach hinten losgegangen. Genau. Also man kann sagen, bei Reddit, da gab es halt so einen Firefox-Thread, der ist total explodiert. Und vor allen Dingen halt eben auch deshalb, weil du hast es ja vorhin in der Anmoderation erwähnt, weil Mozilla ja ein gemeinnütziger Verein ist, ne? Weil die halt die Guten sind, weil die immer wieder sagen, wie sensibel man bei ihnen mit den persönlichen Daten umgeht, im Gegensatz zur bösen Konkurrenz von Google und Microsoft und anderen großen Unternehmen. Das Blog ZDNet kommentiert jetzt so, der Vorfall zeigt, wie viel Kontrolle Softwareanbieter unter Umständen über die Produkte haben, die auf den Systemen ihrer Nutzer installiert sind. Das gilt eben auch für Unternehmen, denen eigentlich aufgrund ihres Engagements für ein offenes und unabhängiges Internet eine Vorbildfunktion unterstellt wird. Und der Sicherheitsforscher und Datenschutzexperte Bruce Schneier kommentiert, das hätten sie besser wissen müssen. Was sagen denn die Guten? Was sagt denn Mozilla? Ja, die haben die Aktion natürlich mittlerweile gestoppt. Aber die geben sich auf ihrer Firmenwebseite, wie ich finde, wirklich unfassbar blauäugig. Also sie sagen, ja, Mr. Robot behandelt ja die zentralen Themen Datenschutz und Sicherheit, die ja auch zu den Grundprinzipien von Mozilla gehören. Und dann hätte man sich halt so gedacht, ja, je mehr Menschen über diese Sachen wissen, je mehr sie online preisgeben, je besser können sie halt ihre Privatsphäre schützen, also wenn man sie darüber informiert. Und das Verrückte ist, für diese Zusammenarbeit hat Mozilla noch nicht mal Geld bekommen. Und deswegen hätte man sich halt bei dieser ganzen Sache irgendwie nichts gedacht. Und das ist halt irgendwie, wie ich finde, unfassbar naiv von Mozilla, weil es so eine Non-Profit-Organisation sind, die sich halt für ein offenes und freies Netz und gegen Überwachung einsetzen normalerweise. Und außerdem ist es halt auch ein denkbar schlechter Zeitpunkt, denn gerade erst war Mozilla wieder ja so ein bisschen aus dem Schatten der anderen Browser rausgetreten. Die haben ja den Firefox-Browser total überholt. Der war ja gegenüber den anderen Browsern so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, hakte überall an jeder Ecke. Und jetzt haben die mit Quantum endlich wieder ein konkurrenzfähiges Produkt, was innerhalb eines Monats auf über 170 Millionen Geräten installiert wurde. Und dann machen sie halt so einen Mist, ne? Und da kann man halt. Du bist halt fast persönlich enttäuscht, ja, könnte man sagen. Total. Also ich hoffe halt, dass es nicht zu einem bleibenden Image-Schaden führt, denn ich persönlich finde es halt total wichtig, dass wir solche nicht kommerziellen Browser wie den Firefox überhaupt noch haben, dass wir irgendwas haben, was uns nicht dauernd massiv trackt und unsere Daten saugt. Firefox hat missgebaut, sagt unsere Netzreporterin Martina Schulte, hat sich hergegeben für eine Marketingaktion. Die Infos habt ihr bekommen bei Hielscha oder Hase. Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase?